seinem Pfeil. Tod nach den lieben Zielen, sein Bogen schießt er am Metall und lässt es sich nicht spielen. Das Leben schwingt wie Rauch im Wind, kein Fleisch mag innen drinnen, kein Gut noch Schatz wie mein Platz. Du musst mit dem von ihnen. Kein Mensch auf Erden sagen kann, wann wir von ihnen wissen. Wann kommt der Tod und klopft an? So muss man ihm auch schließen. Er nimmt bald den Jung und alt, tut sich vor niemand scheuen. Des Königs Stab bricht er bald ab und führt ihn an den Rhein. Der griebig tot. Der griebig tot. Vielleicht ist heute der letzte Tag, den du noch hast zu leben. Oh Mensch, da reicht nicht, was ich sag, nach Tugend sollst du streben. Wie meint der Mann, wir müssen dran, so hofft noch viele Jahre. Und muss doch ein Feind Sonne scheint, zur Höhe hinunterfahren. Der dieses Leben dein hart gemacht, von Neuem hat gelungen. Der hat gar auf den Tod betracht und letztlich mit den Grungen liegt jetzt im Roll, es tut ihm wohl, tief in der Erde verborgen. Sieh auf, wenn sagt, du musst danach, es sei heute oder morgen. Der Grieb mich Nach Tugend sollst du streben.